Ganz herzlich im Namen der Radical M und der Gruppe Gegenstrom zum Auftakt unserer Veranstaltungsreihe Rechtspop und Sündenbock. Wenn die Leute früher Kultur wollten, mussten sie dafür ins Theater gehen. Dort ergötzte man sich für 2 Stunden an Shakespeare oder Brecht, durchlitt eine Tragödie oder durchschaute eine Farce. Nach 2 Stunden war der Spuk vorbei. Heutzutage verfolgt uns die Kultur bis ins Wohnzimmer. Der klassische Streit zwischen Licht und Dunkelheit hat sich längst von der Bühne in die Tagesschau verlagert. Nachrichtensprecher sprechen vom Kampf der Kulturen. Sie haben es auf der Straße gehört. Den Charakter der Fiktion hat die Angelegenheit damit nicht verloren. Eine Fiktion allerdings, die von vielen für bare Münze genommen wird. Vor dem Hintergrund dieses Kampfes der Kulturen ist vor allem eine Zunahme antimuslimischer Ressentiments zu beobachten. Diese Stimmung will Pro Köln mit ihrem Kongress in 2 Wochen aufgreifen. Die massive Beteiligung von Rechtspopulistinnen und Rechtsradikalen aus ganz Europa gibt hierbei einen ersten Anhaltspunkt, wie sich die Ideologie dieses Teils der Rechten verändert hat. Der groteske völkische Nationalismus mit seinem biologischen Rassismus wird sukzessive von einem Kulturalismus abgelöst, deren Kern scheinbar unveränderliche Werte bilden. Der Widerspruch zwischen Natur und Kultur wird so verwischt. Gleichzeitig wird eine notwendige Differenz der Kulturkreise konstruiert. Auf diese Weise verlagert sich der Mechanismus der Ausgrenzung, die Definition des Selbst durch Abgrenzung zum anderen, auf eine neue Ebene. Dies freilich, ohne seine ursprüngliche Funktion zu verlieren. Nämlich die Krisen, in die die kapitalistische Produktionsweise das Subjekt stürzt, nach außen zu projizieren, um sie nach innen bewältigen zu können. Diese Entwicklung korrespondiert mit der Integration der europäischen Ökonomien. Die weltweite Konkurrenz zwingt die Nationalstaaten, sich zu Blöcken zusammenzuschließen. Der ökonomische Zwang in seiner abstrakten Unzugänglichkeit übersetzt sich in ein notwendiges falsches Bewusstsein von den Umständen dieses Zwangs. Aus dem Bedürfnis, sich diesen tatsächlichen Kampf um die Verwertung des Werts zu erklären, entsteht eine Ideologie, die diese ökonomische Konkurrenz naturalisiert, das heißt zu einer Verschiedenartigkeit der Menschen erklärt. Der Kulturalismus mit seiner Rede von der westlichen Kultur bietet vermeintlich passendere Antworten auf diese Situation als der völkische Nationalismus von gestern. Die Gefahr des Kulturalismus besteht hierbei nicht nur darin, dass er rechte Politik auf Höhe der Produktionsverhältnisse ermöglicht, sondern auch darin, dass seine argumentative Basis viel weiter verbreitet ist. Ob sich nun die eine Seite vor Parallelgesellschaften fürchtet oder die andere die multikulturelle Gesellschaft begrüßt, im Kern geht es um dasselbe Phänomen. Im Kern sprechen beide von ewigen Kulturen. Hier ist der Anknüpfungspunkt der Rechtspopulistinnen zum Rest der Gesellschaft zu suchen. In deren Strategien und die Gefahr ihrer Ideologie wird es in der Veranstaltung Rechtspop und Sündenbock gehen. Die Rechtspopulistinnen wissen vorhandene Islamisierungsängste aufzugreifen und für sich zu nutzen. Die Angst vor Überfremdung, wie sie es nennen, kulminiert im Bild des islamistischen Terroristen. Der Feind ist unter uns. Aber der Feind ist klug, er versteckt sich. Es könnte jeder Muslim sein, jede Muslima. Also sind es alle. Spätestens hier wird der kulturelle als biologischer Rassismus wieder praktisch. Es ist diese Angst, verbunden mit der üblichen Sorge um den Arbeitsplatz etc., der die Bevölkerung gegen Moscheenbau auf die Straße treibt. Die Linke, deren Aufgabe es wäre, den rassistischen Mob zurück in ihre Häuser zu scheuchen, verhält sich zurückhaltend. Weil niemand sich auf die Seite einer reaktionären politischen Bewegung stellen will, ist die radikale Linke handlungsunfähig. Denn wo eine Grenze zwischen Islam und Islamismus, wenn überhaupt, zu ziehen wäre, ist nicht geklärt. Viele Antideutsche halten beides für mehr oder weniger identisch. Viele Anti-Imperialistinnen hingegen solidarisieren sich mit anti-emanzipatorischen Kräften und stilisieren die Islamistinnen zu Kämpfern für ihr Volk. Damit werfen auch sie die Privatsache Islam mit einer reaktionären Bewegung in einen Topf. From 1911 to 9/11 wollen wir daher die Geschichte und Gegenwart des Islamismus nachzeichnen und den Islamismus als rechtsradikale politische Bewegung charakterisieren, die nicht mit der Religion des Islam oder gar Menschen, die einfach nur in einer bestimmten Weltregion leben oder so aussehen, als käme ihre Familie von dort, verwechselt werden darf. Den Begriff rechtsradikal auf den Islamismus anzuwenden, halten wir im Übrigen nicht für eurozentristisch, wie manche jetzt einwenden würden. Eurozentristisch wäre, es nicht zu tun. Wenn wir den Kulturalismus auch in der Linken überwinden wollen, müssen wir aufhören, die Welt in Kulturen zu zersplittern und anfangen, die Akteure als Teil des Ganzen ihrem tatsächlichen Wesen nach zu analysieren, nach ihren Funktionen im größeren Zusammenhang, nach ihren Gemeinsamkeiten auf politischer, sozialer und ökonomischer Ebene, nach ihren Forderungen und nach ihren Taten. Oder, um es mit Moshe Postone zu sagen, wir müssen mit den Dualismen des Bezugsrahmens des Kalten Krieges brechen. Daher wollen wir nicht von der Gefahr sprechen, die von einer Kultur ausginge, sondern von rechten Ideologiefragmenten, deren Gefahr gerade darin besteht, dass sie international sind. Wenn sich Nazis blenden mit Ahmadinejad verstehen, dann liegt das eben nicht an der spezifischen Affinität des Islam für den Antisemitismus, sondern an den Bedingungen der kapitalistischen Vergesellschaftung, die den Antisemitismus als fetischisiertes Weltbild hervorbringt. Eine kapitalistische Vergesellschaftung, die die Rechtsradikalen in die Barbarei des totalitären Volksstaats auflösen wollen. Was es mit diesem regressiven Antikapitalismus auf sich hat, wenn wir jetzt am Beispiel der Nazis näher betrachten. Der geplante Vergleich oder beziehungsweise der geplante Teil zu den Islamistinnen, den müssen wir leider verschieben auf den 16., auf die Veranstaltung zur Geschichte und Gegenwart des Islamismus, da der Referent nicht aufgetaucht ist und abgesagt hat. begrüßen wir also umso herzlicher Bender von der Top Berlin, der uns jetzt was über die völkischen Freaks erzählen wird. Ich ziehe mal ein bisschen. Super. Ja, ich bin ganz richtig Bender von der Top Berlin. Früher auch mal hier in Göttingen. Viele Jahre, kann man fast sagen, aktiv. Ja, ich will mich auch nochmal entschuldigen für den Referenten, der nicht gekommen ist, der abgesagt hat, wenn auch recht kurzfristig. Deswegen ist es natürlich tatsächlich nur ein halber Vortrag. Also der Teil zum Islamismus fällt komplett runter und kann dann vielleicht aufgefangen werden von der Veranstaltung am 16., wo es ja dann ausschließlich um Islam, Geschichte des Islam, Islamismus gehen wird. Dafür geht es bei mir dann halt ausschließlich um Antikapitalismus von rechts. Anlass ist mehr oder weniger diese Broschüre hier gewesen, die ist schon, mittlerweile schon ein bisschen älter und auch längst vergriffen, heißt Nationaler Sozialismus, Antikapitalismus von völkischen Freaks, wird aber in einer zweiten Auflage unverändert, es gibt nur ein neues Vorwort, demnächst erscheinen. Dass die Broschüre vergriffen ist, zeigt bereits die Aktualität des Themas. Seit etwa 2004 hat auch die breitere Öffentlichkeit festgestellt, dass Antikapitalismus und soziale Frage zum zentralen Thema der Nazis geworden sind. Alle Zeitschriften aus dem antifaschistischen Spektrum haben mittlerweile darüber berichtet und auch die etablierte Rechtsextremismusforschung hat diese neuere Entwicklung bestätigt. Ich möchte mich dem Thema über 6 Blöcke nähern, die sind alle relativ kurz gehalten. Als erstes will ich zunächst noch einige Worte gleichsam einleitend zur Aktualität des Antikapitalismus von rechts sagen. Ich werde dann überleiten und zeigen, dass der Antikapitalismus nur scheinbar aktuell ist, dass er in Wirklichkeit von Anfang an das Thema der Nazis war. Antikapitalismus ist geradezu das Wesen des Nationalsozialismus, wenn auch ein verkürzter und völkischer Antikapitalismus. Um das deutlich zu machen, werde ich nach dem Überblick über die Aktualität des Themas in einem zweiten Block auf die historischen Ursprünge der faschistischen Ideologie eingehen, die Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Außerdem will ich kurz auf den Nationalsozialismus an der Macht eingehen, also auf die Zeit zwischen 1933 und 1945. In einem dritten Block wird dann die antikapitalistische Ideologie als solche näher betrachtet. Hier wird es um das antikapitalistische Selbstverständnis der Nazis gehen, um die Verkürzungen dieses Antikapitalismus und warum der strukturelle Antisemitismus so wesentlich für ihr Verständnis des Antikapitalismus ist. In einem vierten Block soll es dann darum gehen, in welcher Hinsicht die Nazis den nationalen Sozialismus als Überwindung des Kapitalismus begreifen und wie diese Überwindung aussieht. Dabei will ich auch auf einen Unterschied innerhalb der Nazis eingehen. Es gibt nämlich einen großen Unterschied zwischen der Ideologie der Volksgemeinschaft, wie sie von der NPD, den Kameradschaften und den autonomen Nationalisten vertreten wird, und dem eher neoliberalen Rechtspopulismus, wie er unter anderem von Republikanern, FPÖ oder Pro Köln vertreten wird, also von dem Teil der Rechten, der dann in Köln in zwei Wochen zu diesem Anti-Islam-Kongress mobilisiert. Im fünften Block will ich noch auf das aktuelle Hauptthema des rechten Antikapitalismus eingehen, auf die Antiglobalisierung. Das bietet sich nicht nur wegen der Aktualität an, sondern auch, weil hier beispielhaft drei Dinge zusammengefasst werden können. Erstens die Ideologie der Nationalsozialisten im Allgemeinen, zweitens die verkürzte Vorstellung vom Kapitalismus und drittens kann gezeigt werden, warum sich ihr Antikapitalismus grundlegend von der Kapitalismus- und Globalisierungskritik der Linken unterscheidet. Schließen möchte ich dann mit einem kurzen Überblick über die aktuelle Situation in der Nazi-Szene. Ich komme also zum ersten kleinen Block, zur Aktualität des rechten Antikapitalismus. Ich habe ja bereits einleitend gesagt, Antikapitalismus und soziale Frage, das scheint das Thema der Nazis zu sein. Es scheint zumindest seit 1989, spätestens aber seit 1996, das Thema zu sein. 1996 übernahm Udo Vogt den NPD-Vorsitz und löste Günther Decker ab. Das war mehr als nur ein personeller Wechsel. Vielmehr lässt sich daran eine neue, eben antikapitalistische Ausrichtung festmachen. Unter Deckert fiel die NPD noch vor allem durch Holocaustleugnung und Geschichtsrevisionismus auf, auch durch Rassismus und Antikommunismus, aber kaum durch Antikapitalismus. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Günther Deckert noch kennt. Der hat ständig irgendwelche Prozesse geführt, weil er andauernd irgendwelche Holocaustleugnungen öffentlich gemacht hat. Das änderte sich, wie gesagt, und zwar änderte sich das mit dem Wegfall des Realsozialismus und der Wiedervereinigung, mit der Umstrukturierung der NPD und eben mit ihrem neuen Vorsitzenden. Seit Mitte der 90er gibt es verstärkt Debatten zur sozialen Frage und zum Antikapitalismus, unter anderem in der Deutschen Stimme, dem Zentralorgan der NPD. Auch eine Broschüre wurde herausgebracht unter dem Titel »Antikapitalismus von rechts, nationalen Sozialismus durchsetzen«. 1998 gab es erstmals ein eigenes Forum zur nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik, nationalistischen Wirtschaftspolitik auf dem NPD-Kongress in Passau. Es ist aber bekanntlich nicht bei den theoretischen Debatten geblieben. Die Nazis fallen auch und vor allem durch ihre praktischen Aktionen auf. So versuchten die Nazis 1996 zum ersten Mal den 1. Mai offensiv zu besetzen. Damals noch mit einer verhältnismäßig kleinen Demonstration in Berlin-Marzahn mit etwa nur 300 Teilnehmern. Seitdem ist der 1. Mai bekanntlich festes Datum für Aufmärsche geworden. Dieses Jahr kamen ja allein in Nürnberg und Hamburg insgesamt etwa 3000 Nazis am 1. Mai zusammen. Wirklich öffentlich wahrnehmbar wurde der Antikapitalismus der Nazis spätestens 2004, als die Nazis sich in die Hartz IV und Agenda 2010 Proteste mischten, unter anderem auch auf die sogenannten Montagsdemos, und zwar nicht nur im Osten, sondern auch tief im Westen, unter anderem in Mönchengladbach oder in Lüdenscheid. Den Höhepunkt erreichte die antikapitalistische Politik der Nazis dann 2006, als sie zur Mobilisierung gegen den E8-Gipfel eine antikapitalistische Kampagne ins Leben riefen. Das ist nachzulesen unter anderem auf www.antikap.de. Ich weiß allerdings gar nicht, ob das überhaupt noch geschaltet ist. Der Gipfel selbst war ja dann bekanntlich nicht der erhoffte Erfolg für die Nazis, Sie konnten weder in Rostock noch in der Umgebung medienwirksam marschieren, zumindest nicht in großer Zahl. Die haben ja dann bekanntlich kleinere Aufmärsche gemacht, unter anderem in Berlin unterm Brandenburger Tor. Aber ihre zentrale Mobilisierung nach Rostock bzw. nach Schwerin ist mehr oder weniger hinten runtergefallen. Die antikapitalistische Ausrichtung geht mit einer Umstrukturierung der Szene einher. Die NPD hat sich erheblich verjüngt und ist aus einem Altherrenverein zu der beherrschenden Kraft geworden, vor allem durch die staatliche Verbotspolitik, die die NPD zum Sammelbecken werden ließ. Davon hat insbesondere ihre Jugendorganisation profitiert, die JN, die zur treibenden Kraft des Antikapitalismus geworden ist. Sie hat bereits 1991 ein Thesenpapier vorgelegt, das einen deutschen Sozialismus als dritten Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus fordert. Auch der andere Flügel, der aus der Verbotspolitik hervorgegangen ist, die sogenannten freien Kameradschaften oder freien Kräfte, fallen vor allem durch ihren sozialrevolutionären Gestus auf. Das sind vor allem diejenigen, die sich auf diesen sozialrevolutionären Flügel um Strasser und Röhm berufen und die früher in der FAP, die ist ja wahrscheinlich noch bekannt, war ja auch hier mit Thorsten Heise, ziemlich aktiv oder in der NF, also in der Nationalen Front, organisiert waren. Noch mehr gilt dieses antikapitalistische Erscheinungsbild für die jüngste Entwicklung, für die sogenannten autonomen Nationalisten, die sich ja an Aktionsformen und am Erscheinungsbild der Autonomen orientieren, zum Teil sehr jung sind und sich ausdrücklich antikapitalistisch ausrichten. Hier ist die antikapitalistische Ausrichtung aber fast reine Attitüde. Also diese Leute sind nicht nur extrem jung, sondern meistens auch kaum geschult und haben ihren Schwerpunkt vor allem im Südwesten und zum großen Teil kann man fast sagen, oder die Ursprünge liegen, glaube ich, sogar in Berlin und zum Teil in einigen Ortschaften im Osten. Aber der Schwerpunkt ist tatsächlich Südwesten, also diese Region um Köln rum und vielleicht, also ich habe mal gehört, die hätten auch eine eigene Mobilisierung nach Köln vorgenommen, die parallel oder sogar so ein bisschen entgegen dieser offiziellen von Pro Köln laufen soll. Auf die aktuelle Situation der Nazi-Szene komme ich am Ende des Vortrags noch einmal kurz zurück. Hier will ich den Block über die Aktualität schließen mit einer Zusammenfassung, die die aktuelle antikapitalistische Ausrichtung der Nazis gut zusammenfasst, insbesondere der NPD. Sie kommt von den Nazis selber, genauer gesagt von Michael Schäfer, dem aktuellen Vorsitzenden der JN, und ist einem Interview der Deutschen Stimme entnommen, also dem Zentralorgan der NPD. Zitat: Wir haben chauvinistische und altrechte Anfälle hinter uns gelassen und leben einen Befreiungsnationalismus, der sozial ist im Wirtschaftsleben, national im Staatlichen, völkischen im Kulturellen und freiheitlich im Denken. Das ist aus dem Sommer, glaube ich, 2007. Es ist allerdings die Frage, ob der Antikapitalismus trotz seiner unbestreitbaren Aktualität auch wirklich neu ist. Betrachtet man nämlich Ursprung, Wesen und Selbstverständnis des Nationalsozialismus, so stellt sich heraus, dass der Antikapitalismus von Anfang an da war und nichts anderes als das Wesen des Nationalsozialismus ist. Das führt uns zum nächsten Block, nämlich zum historischen Ursprung des Faschismus sowie zum Nationalsozialismus an der Macht. Nimmt man das Selbstverständnis der Nationalsozialisten ernst, so versteht er sich von Anfang an als antikapitalistisch. Mehr noch, er versteht sich als die Antwort auf den Kapitalismus. Die Antwort besteht in der Verbindung des Völkisch-Nationalen mit dem Sozialismus und das in durchaus antikapitalistischer Absicht. Ja, der Nationalsozialismus versteht sich sogar als eine revolutionäre Bewegung. Dieses Selbstverständnis ist unbedingt ernst zu nehmen. Auch wenn umstritten ist, ob der Nationalsozialismus also an der Macht, also der Nationalsozialismus von 33 bis 45, tatsächlich seinem Selbstanspruch gerecht geworden ist und zumindest für das eigene Volk eine gewisse Gleichheit und staatliche Wohlfahrt gebracht hat, oder ob er im Gegenteil Ausbeutung und Ungleichheit selbst im Innern der Volksgemeinschaft noch verschärft hat, auch wenn das umstritten ist, so muss doch das antikapitalistische und sozialistische Selbstverständnis ernst genommen werden. Es muss allein schon darum ernst genommen werden, weil Aufstieg und Massenwirksamkeit ohne diesen Antikapitalismus und ohne die Verbindung von Volk und Nation zur Idee einer nationalsozialistischen Volksgemeinschaft nicht zu erklären sind. Ein Blick auf den historischen Ursprung des Faschismus verdeutlicht das. Mit dem historischen Faschismus sind nicht die Anfänge der nationalsozialistischen Bewegung gemeint, die in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg fallen. Gemeint ist der geschichtliche Ursprung der faschistischen Ideologie am Ende des 19. Jahrhunderts. Hier liegen die Anfänge jener nationalsozialistischen Bewegung, die sich dann nach dem Ersten Weltkrieg formiert hat und 1933 schließlich zur Macht gelangt ist. Um 1890 war die bürgerlich-liberale Gesellschaft in einer Krise. Es war nicht nur eine Krise dieser Gesellschaft, es war auch eine Krise ihrer Kritik, nämlich der Kritik durch Marxismus und sozialistische Bewegung. Die Arbeiterbewegung war weitgehend integriert, die erhoffte Revolution jedenfalls und mit ihr die Überwindung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft war ausgeblieben. Das war die übereinstimmende Feststellung auf Seiten der Linken wie der Rechten. Auf der Suche nach einem neuen revolutionären Subjekt traten nun Volk und Nation an die Stelle der Arbeiterklasse. Es entstand ein neues Projekt, das quer zur traditionellen Linken und quer zur traditionellen Rechten stand. Ein revolutionäres und überhistorisches Projekt, das sich als dritter Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus verstand. Dieser Charakter eines dritten Wegs ist seitdem ein durchgängiger Grundzug in der Ideologie der Nazis geblieben und immer wieder betont worden. Der dritte Weg ist also nicht, wie das manchmal angenommen wird, erst im Zuge irgendeiner Querfrontstrategie der 70er oder 80er Jahre propagiert worden, sondern geht tatsächlich auf den historischen Ursprung zurück. Neben den zwei bereits genannten Merkmalen, also der Verbindung von Volk und Nation mit dem Sozialismus und der Propagierung eines dritten Wegs, ist noch ein drittes Merkmal für den Ursprung des Faschismus und des Nationalsozialismus wichtig. Es ist die Situation des Umbruchs und der Krise. Man kann sagen, dass das erste Aufkommen, dass der Aufstieg und der Durchbruch und dass das Wiedererstarken des Nationalsozialismus jeweils in eine Phase des Umbruchs und der Krise des Kapitalismus fielen. Auch wenn man das antikapitalistische Selbstverständnis der Nazis nicht teilen will, so muss der Nationalsozialismus jedenfalls auch als eine Reaktion auf die Krisen des Kapitalismus verstanden werden. Und er selbst präsentiert sich ja auf die Antwort der kapitalistischen Krisen schlechthin. Das gilt für die Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, also für den historischen Ursprung der faschistischen Idee. Das gilt aber noch mehr für die Zeit um 1929, also die große Weltwirtschaftskrise und den Nationalsozialismus an der Macht. Und das gilt auch für die Zeit nach 1989, also für das Ende des Realsozialismus und die Hochphase des Neoliberalismus, die ja mit der Globalisierung zusammenfielen und ebenfalls als Umbruch- und Krisensituation erfahren wurden. Wichtig für das Verständnis der nationalsozialistischen Ideologie ist noch eine grundsätzliche Unterscheidung. Es gilt zu unterscheiden zwischen dem Nationalsozialismus, der vor allem eine deutsche Ideologie ist, und dem Faschismus der übrigen Industrienationen, etwa dem italienischen Faschismus oder dem Franco-Faschismus in Spanien. Nur der deutsche Nationalsozialismus war spezifisch antikapitalistisch. Nur in Deutschland fiel der Antikapitalismus untrennbar zusammen mit dem Antisemitismus einerseits und der Idee einer Volksgemeinschaft andererseits. Der Faschismus in den anderen europäischen Ländern war dagegen noch ein Bündnis mit den alten Eliten, vor allem mit dem Adel und dem Klerus oder auch mit dem Militär. Er war zudem noch einseitig antikommunistisch ausgerichtet. Er war sozusagen eine Art präventive Konterrevolution gegen den Sozialismus, ohne selbst offensiv einen Sozialismus zu propagieren. Dieser Unterschied erklärt auch, warum der Nationalsozialismus in Deutschland die gesamte Bevölkerung ergreifen konnte, und zwar auch und gerade die Arbeiterklasse, und warum er zum Exportschlag wurde und mittlerweile den traditionellen Faschismus, etwa in Spanien oder in Italien, weitgehend abgelöst hat. Was aber ist nun der Antikapitalismus der Nazis? Wodurch zeichnet sich sein antikapitalistisches Selbstverständnis aus? Und was müssen wir als das, wie immer auch verkürzte, Wesen des Antikapitalismus ernst nehmen? Und inwiefern sind es gerade die Widersprüche des Kapitalismus und seine Krisen, auf die der Nationalsozialismus als eine Reaktion gelesen werden muss? Ich komme also nach dem kurzen Ausflug in Geschichte nun zu unserer eigentlichen Frage, zur Frage nach dem Wesen und Gehalt des Antikapitalismus von rechts. Die Antwort lässt sich ziemlich einfach zusammenfassen, das ist ja auch nicht erstaunlich, denn es handelt sich beim Antikapitalismus ja nicht um eine Kritik, es geht nicht um die Entwicklung einer kritischen Methode der Analyse und Darstellung der kapitalistischen Produktionsweise, wie das etwa Karl Marx geleistet hat. Antikapitalismus, das ist bei den Nazis eher eine Weltanschauung. Jedenfalls ist sich die Forschung, wenn man so sagen darf, mittlerweile über das Wesen des Antikapitalismus der Nazis weitgehend einig, zumindest was seinen Grundzug angeht. Wie sieht dieser antikapitalistische Grundzug aus? Auf den ersten Blick setzt auch der Nationalsozialismus, wie in der Kapitalismuskritik allgemein üblich, am zentralen Widerspruch der kapitalistischen Gesellschaft an, am Widerspruch von Arbeit und Kapital. Auf den zweiten Blick zeigt sich allerdings, dass dieser Widerspruch antisemitisch aufgespalten und personifiziert wird. Die Aufspaltung des Kapitalismus lässt sich in der berühmten Formel vom raffenden und schaffenden Kapital zusammenfassen. Das raffende Kapital, das sind Zins und Wucher, das heimatlose Finanzkapital, der vaterlandslose Kapitalist und die Börse, aber auch der Liberalismus und die Globalisierung. Das schaffende Kapital wird dagegen mit der Arbeit und dem deutschen Arbeiter identifiziert, sowie mit Volk und Nation zusammengefasst in der Volksgemeinschaft. Die Volksgemeinschaft verkörpert das Konkrete, Gesunde und Gebrauchswertige, das Produktive und Schaffende, auch das praktische Wissen oder die Technik. Der Antikapitalismus lebt nun davon, das Produktiv Schaffende und Gesunde der Arbeit und der Produktion ihrer abstrakten Verwertung und Ausbeutung gegenüberzustellen, die als das an sich Unproduktive verstanden werden, als nachträgliche Aneignung und Ausbeutung durch Handel und Zirkulation, Zins und Wucher, Spekulation und Korruption. Zu beachten ist, dass die Aufspaltung in das raffende und das schaffende Kapital nicht nur entlang der Unterscheidung zwischen Arbeit und Kapital läuft. Es wird auch innerhalb des schaffenden Kapitals unterschieden, nämlich einerseits in den braven Unternehmer, hierher gehören auch selbstständige Handwerker und Bauern, und andererseits den Individualismus, Egoismus und Liberalismus des vaterlandslosen Kapitalisten und des heimatlosen Finanzkapitals, der ausländischen Investoren und der Börse, der korrupten Manager und Politiker. Für die Kapitalismuskritik der Nazis wesentlich bleibt jedoch die Struktur einer antisemitischen Aufspaltung des Kapitalismus, eine Aufspaltung, mit der eine Personifizierung einhergeht. Antikapitalismus hat so stets die Figur einer Verschwörung, wobei der Jude gerade für das steht, was die Nazis am Kapitalismus nicht begreifen, vielleicht nicht begreifen wollen. Für das Abstrakte in der Verwertung, in der Wissenschaft und in der Kunst, für die Dynamik des Fortschritts wie auch der Krise. Kurzum, wenn man den Antisemitismus der Nazis versteht, versteht man auch ihren Antikapitalismus bzw. die Verkürztheit des Antikapitalismus. Nachdem wir den Grundzug des verkürzten Antikapitalismus betrachtet haben, wie sieht nun die Überwindung des Kapitalismus aus, die der Nationalsozialismus anbietet? Die Überwindung des Kapitalismus ist so simpel wie seine Analyse oder besser wie die Weltanschauung, die ja wiederum auf eine Weltverschwörung hinausläuft. Der Nationalsozialismus zielt einerseits auf die Vernichtung der negativen Eigenschaften des Kapitalismus durch die Liquidierung ihres natürlichen Trägers, der Juden. Andererseits zielt er auf die Befreiung und die Bewahrung seiner vermeintlich konkreten produktiven Eigenschaften, seiner des Kapitalismus. Das soll durch eine Verschmelzung von Volk und Nation mit dem Sozialismus erreicht werden. Die Volksgemeinschaft soll den Gegensatz von Arbeiter und Unternehmer und von Kopf- und Handarbeit versöhnen und überhaupt alle gesellschaftlichen Widersprüche in der Volksgemeinschaft auflösen. In der Volksgemeinschaft soll die Wirtschaft von äußeren Einflüssen befreit und unter das Primat der Politik gestellt werden. Dabei soll Gemeinnutz vor Eigennutz stehen, das Schaffen für die Gemeinwohl vor dem Individualismus, die staatliche Führung und die völkische Gemeinschaft vor den liberalen Freiheiten und dem Pluralismus. Alles Raffende, Abstrakte und Zersetzende aber, das ja am Juden abgespalten wird, soll auch am Juden exekutiert werden, und das ist bekanntlich buchstäblich zu verstehen. Allerdings lohnt es sich, hier eine Unterscheidung zu treffen. Ich hatte ja eingangs die Idee des Nationalsozialismus, wie sie von NPD-Kameradschaften und autonomen Nationalisten vertreten wird, vom Rechtspopulismus unterschieden, wie er von den Republikanern, der FPÖ oder auch Pro-Köln vertreten wird. Der Unterschied lässt sich an der unterschiedlichen Kapitalismuskritik und ihren Konsequenzen ausweisen. Bei allen Gemeinsamkeiten, was Rassismus, Geschichtsrevisionismus, Antikommunismus und Nationalismus betrifft, treten hier in ihrer Vorstellung einer anderen Ökonomie am ehesten inhaltliche Unterschiede hervor. So lassen sich zwei geradezu gegensätzliche Konzeptionen gegenüberstellen. Der Rechtspopulismus von Republikanern, FPÖ, Pro-Köln und so weiter lässt sich zusammenfassen als eine marktradikal bis neoliberale Variante des Rechtsextremismus. Ihr Antikapitalismus richtet sich gegen Sozialschmarotzer und Korruption, gegen Sozialstaat und Gewerkschaften, auch gegen Verbrechen und Werteverfall. Er richtet sich aber nicht in derselben revolutionären und offen nationalsozialistischen Weise gegen den Kapitalismus. Die Basis und Zielgruppe des Rechtspopulismus sind daher auch eher Mittelständige, also Selbstständige, Handwerker oder auch kleine Unternehmer. Demgegenüber steht die Konzeption der NPD, der Kameradschaften und der autonomen Nationalisten, die direkt und durchaus offen an die klassische NSDAP-Politik und die Volksgemeinschaftsidee anknüpfen. Sie zielen auf einen Primat der Politik über die Wirtschaft, auf einen autoritären Staat, der die Volksgemeinschaft vor dem Finanzkapital, vor ausländischem Einfluss, insbesondere vor ausländischem Kapital, sowie vor den zersetzenden Zins- und Kapitaleigenschaften des Geldes bewahren soll. Zentral neben dem Primat der Politik ist ein sogenanntes Autarkieprogramm, das heißt die wirtschaftliche Unabhängigkeit, Eigenständigkeit und absolute Souveränität Deutschlands. Diese ökonomische Autarkie Deutschlands hatte ja auch die NSDAP damals betrieben, vor allem in der Vorbereitung des Krieges sowie dann in der kompletten Umstellung auf Kriegswirtschaft. Die Autarkie beinhaltet aber auch eine staatliche Wohlfahrt und Grundsicherung. Das geht bis hin zur Freizeitgestaltung und Geburtenplanung. Und das alles ist dem Rechtspopulismus eher ein zu viel an staatlicher Versorgung und an Lenkung, als dass er in ähnlicher Weise dieser Idee folgen würde. Konkrete Forderungen der NPD bzw. ihr Programm für den Tag X sind denn auch Ausländerrückführung, Schutzzölle auf ausländische Waren, Reform des Geld- und Zinswesens, Bodenreform zur Verhinderung von Bodenspekulation, schärfere Gesetze zur Volksgesundheit, zum Naturschutz und gegen Kriminalität. Zu Juden und Gewerkschaften hält sich die NPD in offiziellen Schriften übrigens auffallend zurück. Das ist aber vor allem wohl aus taktischen Gründen so. Ich möchte den rechten Antikapitalismus nun am zurzeit wohl wichtigsten Thema näher ausweisen, nämlich an der Antiglobalisierungspolitik. Die Globalisierungskritik der Nazis eignet sich nicht nur, um ihren verkürzten Antikapitalismus näher zu bestimmen. Auch die Unterschiede zum Antikapitalismus der Linken lassen sich an der Globalisierungskritik exemplarisch ausweisen. Zunächst ist die Globalisierung, genau wie der Antikapitalismus, von Anfang an Thema der nationalsozialistischen Ideologie. Das muss auf den ersten Blick verwundern. Während sich relativ eindeutig nachweisen lässt, dass der Antikapitalismus von Anfang an zum Wesen der Politik und der Ideologie der Nazis gehört, zumindest hoffe ich, dass das einigermaßen deutlich geworden ist, scheint das für die Globalisierung nicht gelten zu können. Ist die Globalisierung nicht erst in den letzten Jahren Thema geworden? Gibt es Globalisierung nicht sogar erst seit wenigen Jahren? Diese Vorstellung relativiert sich, betrachtet man Globalisierung nicht dem Wort, sondern der Sache nach. So war spätestens die Weltwirtschaftskrise von 1929 eben eine weltweite Krise, Und der Nationalsozialismus versteht seine Politik einer ökonomischen Autarkie ja explizit als Reaktion auf den weltweiten Kapitalismus bzw. seine Probleme. Dass die Globalisierung von Anfang an Thema der Nazis war, wird noch deutlicher, wenn ihre Ideologie betrachtet wird. Dann zeigt sich, dass die Globalisierung von Anfang an in der rechten Kapitalismuskritik Thema war und untrennbar dazugehört. Es ist zudem von Anfang an in der rechten und in der linken Kapitalismuskritik Thema, aber eben auf entgegengesetzte Weise. Was zunächst die Globalisierungskritik der Nazis betrifft, so ist für das Verständnis ihrer Globalisierung entscheidend, dass die Nazis nicht eigentlich gegen Globalisierung sind, sondern, und das ist jetzt der entscheidende Unterschied, gegen den Universalismus. Sie kritisieren an der Globalisierung vor allem den Universalismus, der mit ihr einhergeht. Und so hat sich der Nationalsozialismus konsequenterweise auch von Anfang an gegen die vier großen Universalismen gewandt. Gegen den religiösen Universalismus des Christentums, ihr kennt ja bestimmt die T-Shirts oder Slogans Odin statt Jesus und das ganze relativ weit verbreitete Neuheidentum bei den Nazis und der ganze Mystik- und Esoterik-Kram, den die mittlerweile betreiben. Dann gegen den Universalismus der bürgerlichen Gesellschaft, die ja zumindest in ihrem Selbstverständnis von der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit aller Menschen ausgeht. Gegen den Universalismus der kapitalistischen Ökonomie aus den bereits genannten Gründen und gegen den Universalismus des Kommunismus, der ja im Namen des Universalismus eine Kritik an den anderen drei großen Universalismen durchgeführt hat, also an Religion, an bürgerlicher Gesellschaft und kapitalistischer Ökonomie und der ja sozusagen einen endgültigen Universalismus einfordert. Übrigens werden auch hier alle Formen des Universalismus von den Nazis im Juden in eins gesetzt. So steht der Jude sowohl für den religiösen abstrakten Monotheismus als auch für den bürgerlichen Liberalismus, als auch für den Kapitalismus und für den sozialistischen Agitator und Volksverhetzer. Die Nazis sind also gegen jede Form des Universalismus im direkten Gegensatz zur Linken. Aber sie sind in gewisser Weise gerade darum für die Globalisierung. Sie sind nicht für die Globalisierung im Sinne der kapitalistischen Ökonomie, sondern sie sind für eine globale Ordnung. Und die wollen sie vor dem Universalismus des Kapitals, aber auch vor dem Universalismus der Religion oder des Kommunismus beschützen. Oder vielmehr wollen sie eine ursprüngliche, eigentliche Ordnung befreien. Denn ihre Vorstellung von einer globalen Ordnung geht davon aus, dass alles an einem bestimmten Platz ist oder eben sein sollte. Die Bestimmung dieser Ordnung kommt nicht durch die Vernunft und nicht durch die Religion, auch nicht durch die Ökonomie oder durch die Politik, sondern durch die Biologie und die Natur sowie durch den Kampf der Völker ums Überleben und um ihre Eigenständigkeit. Der Universalismus der Religion und der Vernunft ist dagegen gerade das, was die natürliche globale Ordnung aus dem Gleichgewicht bringt. Nur darum sind Kampf und Politik notwendig und nur auf dieser sozialdarwinistischen und existenzialistischen Grundlage wird der Kultur und der Geschichte ein Raum eingeräumt. So sehr ein Kampf der Rassen oder der Kultur notwendig ist, so sehr geht es um die Erfüllung einer vorbestimmten Ordnung. Es geht darum, eine globale Ordnung wiederherzustellen, die durch den Universalismus der Religion, der bürgerlichen Gesellschaft, der kapitalistischen Ökonomie und der modernen Wissenschaft aus den Fugen geraten und der Zersetzung ausgesetzt ist. Der Antikapitalismus soll daher auch nicht über den Kapitalismus hinausführen, etwa zu einem wahren Universalismus. Hier befindet sich die rechte Globalisierungskritik im geraden Gegensatz zur Linken. Die Linke will den Kapitalismus überwinden, um einen Universalismus endgültig einzulösen und die Globalisierung wird von diesem Standpunkt des Universalismus aus kritisiert. Die Globalisierung ist hier also gleichsam nicht global genug. Die Linke fordert einen Universalismus ein, der in der Religion jenseitig und der in der bürgerlichen Gesellschaft Versprechen formal und uneingelöst blieb, während der Antikapitalismus der Nazis eine vermeintlich natürliche und kulturell völkische Ordnung wiederherstellen will. Die Nazis wollen befreien und bewahren, was als Eigentlichkeit und quasi natürliche Bestimmung und Ordnung imaginiert wird, als gesunde und natürliche Bestimmung von Blut und Boden, Volk und Nation. Und diese Bestimmung muss sich nur darum durch einen existenziellen Überlebenskampf quasi schicksalhaft durchsetzen, weil sie durch den Universalismus eben zersetzt wird. Ich möchte jetzt den Vortrag schließen mit einem letztmaligen Blick auf die aktuelle Situation im rechten Spektrum. Zunächst fällt auf, dass der Rechtspopulismus in Deutschland nicht Fuß fassen konnte. Im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es keine vergleichbare Verankerung für eine neoliberale, marktwirtschaftliche Variante des Rechtsextremismus. Republikaner, Schill-Partei und ähnliches blieben Episoden, obwohl dieser Rechtspopulismus eigentlich die zeitgemäßere Variante innerhalb des rechtsextremen Spektrums darstellt. Dafür ist der Antikapitalismus des Volksgemeinschaftsdenkens in Deutschland umso fester verankert. Es gibt in Deutschland eine historische Kontinuität des Nationalsozialismus an der Macht und der Politik der NSDAP, die vor allem von der NPD und den Freien Kameradschaften fortgeführt werden. Sieht man einmal vom Rechtspopulismus ab, so spaltet sich das im eigentlichen Sinne nationalsozialistische Lager zurzeit bekanntlich in zwei Fraktionen. Es gibt eine große, fest verankerte Partei mit einer militanten Jugendorganisation, die NPD mit der JN. Und es gibt daneben die freien Kräfte, die Kameradschaften und die autonomen Nationalisten. Für die Nazis hat sich mit Hilfe der staatlichen Verbotspolitik unfreiwillig eine ideale Arbeitsteilung eingespielt. Das Verbot hat zu einer Zwangsvereinigung einer zersplitterten und in sich zerstrittenen Szene geführt, vor allem, weil der nächste und entscheidende Schritt, das Verbot der NPD, gescheitert ist. Das hat die alte NPD verjüngt und stark gemacht und das Scheitern des Verbotsverfahrens hat sie noch zusätzlich gestärkt. So gibt es nun eine Situation, die typisch ist für alle revolutionären Bewegungen, etwa den Befreiungsnationalismus, wie er in Irland oder im Baskenland funktioniert, ohne dass ich damit hier etwas gleichsetzen möchte. Es gibt nämlich eine legale Wahlpartei, die politischen und juristischen Schutz bietet, die Ideologie, Finanzierung und Infrastruktur besorgt. Und es gibt einen militanten, halblegalen und aktionsorientierten Arm auf der Straße. Vereinfacht gesagt, die Partei ist das Standbein, die freien Kräfte und die Szene sind das Schwung- oder Spielbein. Beide geben sich antikapitalistisch, beide setzen das in öffentlichkeitswirksame Politik um. Die Partei organisiert die großen öffentlichen Kampagnen, etwa zu Hartz IV, gegen die Einführung des Euro, die antikapitalistische Kampagne 2006 und die Mobilisierung gegen den G8-Gipfel 2007. Daneben gibt es auch eine kleinteilige Basisarbeit, die weniger spektakulär in Erscheinung tritt, aber für die Kontinuität und die Verankerung vor Ort sorgt, etwa durch Kinderbetreuung, Hausaufgabenhilfe, Stadtteilfeste, Volksküchen und ähnliches. Die militante Szene dagegen konzentriert sich auf typische Bewegungspolitik. Das reicht von Kameradschaftsabenden und Schulungen über Klamotten und Musiklabels mit entsprechenden Läden bis hin zu illegalen Konzerten, schwarzen Blöcken auf Demonstrationen, Hausbesetzungen und direkten militanten Aktionen. Ehrlich gesagt, das war's schon. Hier würde normalerweise der Referent überleiten, aber da ich alleine bin, bleibt dann leite ich jetzt einfach mal über. Vielen Dank, Bender, erstmal. Wenn ihr Verständnisfragen habt, dann wäre jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, schon mal ein paar zu sammeln. Die würde ich dann auch eventuellen sofortigen Anmerkungen oder so vorziehen. Ihr könnt auch gerne erstmal eine Minute überlegen. Drehe ich mir eine so lange. Siehst du überhaupt was? Ich kann irgendwie nicht so richtig. Ein bisschen. Jetzt noch schlechter. Noch schlechter. Ich glaube, wir machen das mal auf den Tisch da. Du kannst ja sonst auch noch mal was zu Köln sagen wegen der ganzen Mobilisierungssache. Oder macht ihr das bei den späteren? Auch. Also ich wollte am Ende noch irgendwie auf unsere restlichen Veranstaltungen hinweisen, dass es Busfahrkarten gibt. Ja, bitte. könnte man nicht schon das kommunistische Manifest sozusagen als in seiner Analyse des der kapitalistischen Wirtschaftsordnung bereits als, naja, ich würde mal sagen, Prophetie der Globalisierung auffassen? Als was? Als Prophetie der Globalisierung. Ich meine, wenn Marx schreibt, dass also alle Volkswirtschaften immer mehr verschmelzen und Grenzen im Grunde für die Wirtschaft obsolet werden. Hätte ich keinerlei Bedenken, das so zu nennen. Aber ich glaube, das ist auch relativ unbestritten. Also auch in der Akademie, wo Marx ja mittlerweile wieder höher angesehen ist, gerade als Ökonom und gerade als jemand, der den Kapitalismus als eine weltweite Ökonomie beschrieben hat. Also gerade auch an der Akademie ist mittlerweile akzeptiert, dass Marx eigentlich die erste Globalisierungskritik vielleicht nicht dem Namen nach, aber der Sache nach geschrieben hat. Meldet sich ja, da hinten. Ich habe ein bisschen Probleme mit deiner historischen Herleitung. Also ich kann das verstehen, wenn du sagst, dass der Antikapitalismus zur nationalsozialistischen Ideologie gehört. Aber ist es denn tatsächlich dann auch in der Umsetzung zwischen 33 und 45 so gewesen? Also wie würde man das Wirtschaftssystem im Nationalsozialismus denn beschreiben? Ist das nicht kapitalistisch? Es gibt zwar ein bisschen Planung, Steuerung, Vierjahresplan, aber IG Farben oder die Deutsche Bank, die haben doch, egal ob das jetzt ein schaffendes Kapital oder sonst was war, die haben doch einfach nach den üblichen Methoden gehandelt. Und der Straßenabschnitt ist ausgebotet worden. Also mein ganzer Schwerpunkt lag ja gerade was die historischen Anfänge angeht oder was das Wesen des Antikapitalismus von rechts anging, allein auf dem Selbstverständnis der Nazis. Also dass es keine Phase zwischen 33 und 45 gab, in der sozusagen Nicht-Kapitalismus durchgeführt wurde, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Aber was ja zunächst mal wichtig ist und was mittlerweile auch schon eigentlich selbstverständlich geworden ist, aber was ja lange Zeit entweder gar nicht beachtet wurde oder zumindest umstritten gewesen ist, ist, dass man dieses antikapitalistische Selbstverständnis der Nazis überhaupt erst einmal ernst nimmt. Also dass man die ganze Mobilisierungsfähigkeit, das Selbstverständnis und unter anderem auch die Wirtschaftspolitik zwischen 33 und 45 unter diesem Gesichtspunkt ernst nimmt. Und lange Zeit, also zumindest war es, als ich angefangen habe, mich so mit Faschismusanalysen oder zumindest marxistischen linken Faschismusanalysen zu beschäftigen, da war es gang und gäbe, den Nationalsozialismus immer in einem direkten Anschluss an die am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Kapitalfraktionen zu diskutieren. Aber dieses antikapitalistische Selbstverständnis ist dabei praktisch völlig hinten runtergefallen oder wurde nur als so eine Manipulation, als funktional gesehen, als ob die Nazis in Wirklichkeit begeisterte Anhänger des Kapitalismus seien und das nur als so einen ideologischen Trick benutzt hätten, weil das halt bei den Massen, die irgendwie zum Großteil, zumindest in der Arbeiterbewegung, sozialistisch orientiert waren, so gut angekommen wäre. Also ich wäre vorsichtig, so einen radikalen Bruch aufzumachen. Also zu sagen, ja, für das Selbstverständnis und die Propaganda mag das zutreffen, aber die Politik der Nazis ist ja dann doch durchgehend kapitalistisch. Also man kann ja durchaus sehen, dass es zwischen vor 33 und nach 33 erhebliche Unterschiede gab, ohne dass ich sagen würde, das war jetzt eine antikapitalistische Politik im Sinne einer sozialistischen Wirtschaftsplanung oder so. Aber es hat ja erhebliche Unterschiede gegeben, was die kapitalistische Formierung oder Verwaltung oder wie immer man das nennen möchte, angeht. Und die hat ja durchaus auch etwas mit ihrem antikapitalistischen Selbstverständnis zu tun. Also dieser ganze Versuch einer kapitalistischen Wirtschaftslenkung durch die Partei, diese ganze Idee einer Autarkie hat ja auch etwas damit zu tun, dass sie versucht haben, diese spezifisch krisenhaften und dynamischen Eigenschaften des Kapitalismus, die sie den Juden vor allem zugeschrieben haben, irgendwie entweder planerisch in Eigenregie zu nehmen oder sogar zu überwinden. Und auch wenn man sich die ganzen nationalsozialistischen Anfänge anguckt, die ganzen verschiedenen Jugendbewegungen, Lebensbornbewegungen, die es gegeben hat, die Lebensphilosophie, die es gegeben hat, die große Philosophie, die mit dem Nationalsozialismus verbunden ist, auch da findet man ja immer einen Antikapitalismus, den man durchaus ernst nehmen muss. Auch wenn es natürlich unbestreitbar ist, dass der Nationalsozialismus an der Macht niemals ein tatsächlich in irgendeiner Hinsicht antikapitalistisches Programm tatsächlich durchgesetzt hätte. Aber ich würde trotzdem darauf bestehen zu sagen, dass sie innerhalb der Kontinuität kapitalistischer Vergesellschaftung seit Ende des 16. Jahrhunderts oder wann auch immer man das ansetzen möchte, dass es da durchaus so etwas wie einen Bruch gegeben hat und zumindest so etwas wie ein Paradox des Versuchs einer Aufhebung des Kapitalismus auf seiner eigenen Grundlage oder wie man das formulieren möchte. Dann gab es irgendwo hinten im Türrahmen eine Meldung. Ich sehe die Person gerade nicht mehr. Na gut. Ja, hier vorne bitte. Eisenhütten oder so, da haben sie ein paar Sachen gemacht, die kapitallogisch dysfunktional waren, unter dem Plan, unter dem Schild der Autarkiewerdung bis, was weiß ich, 35 oder 36, aber dass sie irgendwie nennenswert da irgendwie den Kapitalismus irgendwie angeknackst hätten oder angebrochen hätten, die Formulierung geht mir da echt zu weit. Das weißt du ja auch, ne, dass der sozialrevolutionäre Flügel aufs Abseits geschoben worden ist und mit 34 den Röpfusch und so weiter, da war das ja alles kassiert und so. Und dann haben die schon, also das hat hier der Sage mal gesagt, in Faschismustheorien, die Nazis hätten sich keine 14 Tage an der Macht gehalten, ohne die Duldung und Unterstützung der Unternehmer. Ne. Das musste irgendwie dann, denke ich, schon in einer Formulierung, die ist hier anders wählen. Ja, wobei meine Formulierung auch nicht war, dass sie das aufgelöst oder aufgehoben hätten oder was du da als erstes gewählt hattest. Ne? Also mir geht es gerade um das Paradox, dass die Nazis ja ihrem Selbstverständnis nach antikapitalistisch waren, aber dieser Antikapitalismus nichts mit Kapitalismuskritik zu tun hat, sondern eine verkürzte Vorstellung nur bestimmter Erscheinungsformen des Kapitalismus betroffen hat und dass der Nationalsozialismus nur insofern antikapitalistisch war, als sie diese Verkürzung tatsächlich durchgeführt haben. Also der ganze Antisemitismus, die ganze Judenvernichtung ist überhaupt nicht zu verstehen ohne diese verkürzte Vorstellung vom Kapitalismus, die sie haben. Ne? Und das meine ich sozusagen mit, dass es tatsächlich in der Zeit von 33 bis 45 sowas wie antikapitalistische Politik in Anführungszeichen gegeben hat, immer unter Voraussetzung schon dieser jämmerlich verkürzten Vorstellung von, was Kapitalismus ist, nämlich eine jüdische Weltverschwörung, ausländisches Finanzkapital, was versucht, den deutschen Arbeiter zu knechten. Und da haben sie ja tatsächlich mit ihrer antikapitalistischen Propaganda ernst gemacht. Also das Autarkieprogramm, die Wiederaufrüstung, der Versuch, ausländische Investoren freizuhalten, der Versuch, ein Primat der Politik über die Wirtschaft zu etablieren, die ganze Rüstungsökonomie, die Vorbereitung der Rüstungsökonomie, das sind nicht antikapitalistische, in unserem Sinne, ne, antikapitalistische Umstellung gewesen, aber in ihrem Sinne ist das sozusagen durchaus tatsächlich das, was sie in der Propaganda dann auch eingelöst haben. Ne. Bis hin zu dieser ganzen Geburtenplanung, Kraft durch Freude und so, ne, das ist ja auch alles sozusagen in Anführungszeichen antikapitalistische Wirtschaftspolitik von ihnen gewesen. Und interessanterweise ist es ja auch nicht so gewesen, dass die Nazis einfach umstandslos das Großkapital bedient haben, sondern innerhalb der Kapitalfraktion haben sie ja nur eine bestimmte, zumindest am Anfang, Kapitalfraktion bedient, nämlich diejenige, die von dieser Weltwirtschaftskrise massiv betroffen war, die ganze Schwerindustrie und die ganze Kohle und Stahl, ne? Da hast du durchaus recht. Da hätten sie sich nicht nur nicht zwei Wochen halten können, wenn sie deren Interessen nicht bedient hätten, sondern sie sind überhaupt nur an die Macht gekommen. Das hat ja die ganze DDR-Forschung und so rauf und runter nachgewiesen, weil sie von Anfang an da die ganze finanzielle Unterstützung und Aufbauhilfe von dieser Kapitalfraktion erhalten haben. Aber es gab eine große Kapitalfraktion, die trotz der Weltwirtschaftskrise konkurrenzfähig war. Das waren diese ganzen exportorientierten Chemie, Elektro, und die waren durchaus dem Nationalsozialismus gegenüber skeptisch oder feindlich gesinnt. Und die sind auch erst 1936, 37 dann im Zuge des zweiten 4- oder 5-Jahres-Plans der Nazis sozusagen mit ins Boot geholt worden. als die Nazis nämlich gesagt haben, wenn wir erstmal unseren Krieg am Laufen haben, wenn wir erstmal Südosteuropa und so diese ganzen Regionen unter der Kandare haben, dann seid ihr sozusagen auch wieder nachgefragt, dann kommen auch die ganzen meistens dann staatlichen Aufträge an diese Industrien im Zuge dieses Autarkieprogramms sozusagen mit ins Boot. Und ganz kurz, so ein bisschen, ohne dass ich jetzt diese zwei Kapitalfraktionen, zwei politischen Fraktionen zuordnen möchte, aber so ein bisschen findet sich dieser Konflikt zwischen exportorientierten Kleinunternehmern oder auch Großunternehmern und diesen defizitären Kreisen ja auch in dieser aktuellen politischen Szenerie bei den Nazis wieder, dass die Republikaner, die FPÖ, die Schill-Partei oder so eher die konkurrenzfähigen, fleißigen, Selbstständigen bedienen, die Handwerker, von mir aus auch die Bauern, und die NPD irgendwie so ein bisschen das Lumpenproletariat, die Hartz-IV-Empfänger, auf jeden Fall nicht irgendwie die Großbourgeoisie oder die am meisten finanzkräftigen Fraktionen des Kapitals. Es gab hinten am Tisch schon eine Meldung und dann hier vorne. Lampe blendet so dermaßen. Ja, das bist du. Ja. Wir haben uns ja getroffen, um zu sehen, die Unterschiede, sagen wir mal, von rechter und linker Kapitalismuskritik. Und ich finde es völlig okay, wenn du sagst, wir müssen die Übertreiber etwas. Aber ich versuche es zu plakativ zu machen, zuzuspitzen an das Herz der Kapitalismuskritik, der Rechten dazukommen. Du hast dich angemacht und versucht, also daran, dass du gesagt hast, der rechte Antikapitalismus ist gegenüberhin ist immerhin so weit gekommen, dass er sagen wir mal, die Analyse herstellen kann. Das rechte Antikapitalismus-Prinzip immer eine Kritik ist an den Ausschlussvorgängen. Das heißt also notwendigerweise antisemitisch sein. Dann hast du gesagt, das Entscheidende am rechten Antikapitalismus ist eben der Universalismus, der von den rechten Antikapitalisten nicht mehr durchgezogen wird. Ich habe den Eindruck, dass du die rechte Antikapitalismuskritik nicht nah genug an dich rankommen lässt. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass man könnte kategorial eben auch ökonomisch und philosophisch oder im Zusammenhang von Ökonomie und Philosophie, dass du versuchen solltest, genau diesen Zusammenhang nochmal stärker zu profilieren. Ich meine, dass eine Kritik des fehlenden Universalismus der Nazis und so weiter allein schon dadurch dadurch kritisiert werden kann, heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Also im Prinzip, ein Universalismus ist durchaus vorhanden. Das ist überhaupt kein Problem, würde ich sagen. Insofern könnte man sagen, ja, wo ist denn jetzt der Unterschied? Es brennt einem ja unter Nägel. Man sagt, man hat eine Haltung und so weiter, aber was ist denn der Unterschied zur Kapitalismuskritik der Rechten? Der Unterschied ist einfach eine, denke ich, der Kategoriebildung, aber jetzt nicht unbedingt von Universalismus, da hätten die Nazis durchaus was einzusetzen, sondern in der Kategorienbildung der ökonomischen Kategorien, also im Sinne von was ist der Wert und so weiter, dass man da eben nicht auf Substanzhaftes kommt, was ja übrigens auch Marx eben, das wissen wir wahrscheinlich alle, was Marx auch eben vorhatte, beziehungsweise die Substanzhafte, dass es dann eben wieder auf das Naturalistische oder auf das Konkretistische und so weiter kommen kann, müsste man nicht darauf achten, wenn es um die Unterschiede geht von linker und rechter Kapitalismuskritik, weil für meine Begriffe reicht die Kritik daran, dass die Rechten eben kein Universalismus begriffen werden, reicht überhaupt nicht aus. Also gleich irgendwo noch? Also klar, den Schwerpunkt der Differenz und so würde ich natürlich immer an der unserer meinetwegen Kritik der politischen Ökonomie und deren, die ja gar keine Kritik ist, ne? Also da, man müsste sich gar nicht darüber streiten, welche Ökonomiekritik habt ihr und welche haben wir, sondern die haben schon gar keine kritische Methode, sondern eben eine, was weiß ich, eine Weltanschauung, eine Personifizierung und Naturalisierung des Abstrakten. in der man nicht mal aufgrund dieser schon völlig unterschiedlichen Methoden, wenn man das überhaupt so nennen kann, gemeinsame Kategorien teilen kann. Also es ist praktisch gar keine Kommunikation möglich, weil die Gegenseite nicht einmal dieselbe kritische Methode und dieselben Kategorien und sowas teilt. Ja. Auf diesen Schwerpunkt Globalisierung bin ich nur eingegangen, weil das halt so ein zentrales Thema, zumindest in den letzten 2-3 Jahren bei den Nazis geworden ist. Und weil ich denke, dass man da tatsächlich eine schematische natürlich, aber doch eine relativ einleuchtende Gegenüberstellung vornehmen kann. Also nicht, dass das jetzt das Hauptfeld ist, wo man sagen kann, wir Linken unterscheiden uns, weil wir versuchen, einen Universalismus einzulösen, der in der Religion jenseitig geblieben sind. Ne? Wir sind alle gleich, aber nur vor Gott im Jenseits nach dem jüngsten Gericht. Dann wird nochmal ausgesiebt. Hier im Diesseits, da gibt es irgendwie noch die, die von Gott gewollten, eingesetzten Klerikalen, die Vermittler aus dem Klerus und so weiter. Was wollte ich sagen? Die Kategorienbildung wahrscheinlich, ne? In der politischen. Ja, dass die Linken sozusagen, dass zumindest der Anspruch der Linken ist, eine Globalisierungskritik zu formulieren oder formulierbar zu machen, die von so einem wirklichen Universalismus ausgeht, also von einem, der sozusagen noch über den religiösen, den bürgerlichen und den ökonomischen des Kapitals hinausgeht und dass die Nazis eigentlich gar nichts gegen die Globalisierung haben, sondern nur was gegen diesen abstrakten Universalismus, der ja auch sehr viel mit ihrem Antisemitismus zu tun hat und dass die eigentlichen, zumindest bei den elaborierteren Ideen findet man das, dass die eigentlichen Vorstellungen sehr wohl etwas mit einer globalen Ordnung zu tun haben. Ne? Früher wurde die rassistisch-biologistisch begründet, heute geht es irgendwie darum, dass jedes Volk irgendwie seinen natürlich angestammten Lebensraum hat, dass es innerhalb sozusagen dieser Kulturen sozusagen sinnvoll ist, wenn die sich voneinander trennen, dass es möglichst irgendwie jede ihren eigenständigen Weg geht. Und selbst wenn gesagt wird, Deutschland über alles oder heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt, dann ist das natürlich kein sozusagen universalistischer Grundgedanke, der davon ausgeht, wir sind alle Deutsche, sondern das war ja bekanntlich auch die Idee, dass jedes Volk an seinem angestammten Platz ist, also dass die slawischen Hilfsvölker 4 Jahre zur Schule gehen und dann für Deutschland sozusagen arbeiten, dass bestimmte Völker überhaupt keinen Platz auf dieser Erde haben, weil sie gar keinen Volksstatus haben, nämlich die Juden, die überhaupt keinen Boden und kein Blut sozusagen in Verbindung bringen können und dass die übrigen Völker irgendwie sozusagen untergeordnet werden. Also auch hier gibt es sozusagen etwas, was einer globalen Ordnung entspricht, aber was nichts mit dem Universalismus zu tun hat, wie ihn das Christentum oder die 2 anderen großen Monotheismen vertreten, die bürgerliche Gesellschaft ihrem Selbstverständnis nach oder gar die Kommunisten mit ihrem abstrakten Universalismus, wo alle einander Freund sind. Hier vorne nochmal. Ja, eine, also ein bisschen, du sagtest, dass die außerdeutschen Faschismen keinen antikapitalistischen Zug hatten. Ich würde aber doch sagen, dass zumindest der italienische Faschismus der Jahre 1920 durchaus antikapitalistisch war. Schließlich war Mussolini nicht ansonsten mal Chefredakteur des Avanti gewesen. Ja, ich habe das aber nicht so gesagt. Ich weiß, find jetzt nicht die Stelle. Ich habe nur gesagt, dass nur in Deutschland der verkürzte Antikapitalismus spezifisch antisemitische Struktur hat, dass er sich nur hier als offen antikapitalistisch aufgeführt hat und dass er nur hier sowas wie einen Sozialismus vertreten hat, ne? Wenn auch einen nationalen Sozialismus, während der Faschismus insbesondere in Italien, aber auch der Franco-Faschismus in Italien noch relativ offensichtlich genau das war, was die marxistischen Faschismusinterpretationen auch dem deutschen Nationalsozialismus unterstellt haben, nämlich so ein relativ durchschaubares Bündnis mit den alten Eliten, die Angst hatten vor einer revolutionären Arbeiterbewegung und deswegen so eine faschistische Partei sozusagen sich gehalten haben, wenn man es irgendwie ganz flach formulieren will. Und tatsächlich hat es der italienische Faschismus und der Franco-Faschismus auch nicht in demselben Maße geschafft, praktisch eine gesamte Bevölkerung auf seine Seite zu ziehen. Also es hat immer so einen Bürgerkriegscharakter gehabt, in Spanien ganz offensichtlich, in Italien mit der Resistenza ja ja auch. Und der Faschismus ist in diesen Ländern nie wirklich durchgedrungen, weil er nie in derselben Art und Weise einen Antikapitalismus und einen nationalen Sozialismus vertreten hat, wie das in Deutschland der Fall gewesen ist. Und umgekehrt haben vor allem die italienischen Faschisten mit diesem deutschen Antisemitismus relativ wenig anfangen können. Also sie haben nicht nur mit dieser Judenfeindschaft nicht viel anfangen können, sondern diese Verbindung von Antikapitalismus und Antisemitismus ist in Italien einfach nicht in dieser selben Art und Weise wirkungsmächtig und geschichtsmächtig gewesen wie eben in Deutschland. An der Theke. Von der ich mir selber nicht so genau sicher bin, wo ich die in so einer Geschichte hinpacken würde. Denn außer kulturpessimistischen Geschichten, außer vielem anderen, was sie mit nationalsozialistischen Bewegungen oder faschistischen Bewegungen verbindet, fehlt mir da, zumindest ist mein Eindruck auch bis heute, wenn man sich auf F, also Junge Freiheit oder Weißmann oder Kubitschek oder solche Falten anguckt, eine klare Position zu irgendeiner ökonomischen Sparte des Ganzen. Also ist das ein Eindruck, der euch ähnlich erscheint, oder ist es eine Geschichte, wo ich irgendwie was nicht mitgekriegt habe? Denn wenn man sich, keine Ahnung, Jünger, Schmidt etc. anguckt, dann ist auch da schon von einem dritten Weg die Rede gewesen, dass den aber deutlich davon unterscheidet, was du als Nationalsozialismus dargestellt hast, was ich bis dahin teilen würde. Ja, diese ganze, also was du so schilderst, sind ja, das sind ja vor allem eher so die intellektuellen Kreise. Ne? Das sind ja, das ist immer schwierig, die einzuordnen, zumal sie sich selber, dafür sind sie ja sozusagen Intellektuelle, immer bedeckt halten und sich nicht eindeutig irgendwie zuordnen lassen. Also dieser Vortrag hat ja relativ vereinfacht nur gesagt, es gibt zwei große Fraktionen, das sind diese Rechtspopulisten, die sind irgendwie eher neoliberal und marktradikal, und es gibt sozusagen den guten alten nationalsozialistischen, völkischen Volksgemeinschaftssozialismus. Und das ganze Spektrum, konservative Revolution, Kulturpessimisten, neue Rechte, alles das, was in der Jungen Freiheit und sowas schreibt, die stehen tatsächlich irgendwie dazwischen, ne, und lassen sich nicht, also für mich jedenfalls nicht irgendwie erkennbar eindeutig zuordnen. Die sind Stichwortgeber für beide und fühlen sich wahrscheinlich auch selber nicht eindeutig einer Fraktion zugehörig. Und auch innerhalb dieses Spektrums gibt's ja nochmal Unterscheidung, ne? Und es gibt ja auch in der Geschichte einen Unterschied zwischen, was weiß ich, Ernst Jünger und Heidegger und dem, was irgendwie diese ganzen modernen neuen Rechten und sowas betreiben. Tatsächlich würde ich, da stimme ich dir jetzt wahrscheinlich zu, sagen, dass auch diese Kreise sich als antikapitalistisch im weitesten Sinne verstehen, aber wie du auch ganz richtig gesagt hast, die sind irgendwie elitär, also die versuchen, und das merkt man ja schon bei Heidegger oder so, der am Anfang begeisterter Anhänger des Nationalsozialismus war und dem das dann irgendwie nicht nationalrevolutionär oder nationalsozialistisch genug war, ne, der dann auch gesagt hat, ja, das ist ja auch nur eine Mobilisierung, ne, die Russen mobilisieren unter dem Stichwort der Klasse, die Amerikaner mobilisieren unter dem Stichwort irgendwie der Technik und der Produktivkräfte, die Kommunisten sowieso. Und der Nationalsozialismus macht auch wieder nur eine rassistische Mobilisierung, ne, und die irgendwie, dafür sind sie vielleicht der intellektuelle Stichwortgeber und irgendwie Avantgarde, sich immer über beide Fraktionen sozusagen versuchen, nicht abzugrenzen, sondern irgendwie einen Schritt weiter zu denken und immer nachzuweisen, dass sie, also sie, diese beiden Fraktionen, diese rechtspopulistische Fraktion und diese nationalrevolutionäre, nationalsozialistische Fraktion, dass die eigentlich immer noch zu sehr im alten Denken irgendwie verhaftet sind. Und die haben ja auch angefangen mit dieser ganzen Kulturalisierung und sowas, ne? Dass das jetzt irgendwie nicht mehr biologistisch begründet und so. Im Internet sieht man zum Teil selber, wie so fortgeschrittene Nazis sich lustig machen über die ganzen biologistischen Nazis und sagen, Mensch, ihr seid ja Rassisten und so. Das ist, das muss man mittlerweile alles ganz anders machen. Das warst du. Dazu wollte ich auch mal was sagen zu dieser konservativen Geschichte. Also ich glaube, mein Wissen darüber ist so, dass, also gerade Leute wie Weißmann, ich hatte mal das zweifelhafte Vergnügen, mich mit denen zu unterhalten, weil ich mich mal auf eine von denen, die ihren Tagungen mal angemeldet und hingegangen bin. Und die Leute beziehen sich tatsächlich wirklich auf so einen katholischen, erzreaktionären Antikommunismus und vielleicht in der Nähe zum Faschismus ist dann wirklich gar nicht mehr über den NS, sondern über den südeuropäischen oder osteuropäischen. Das ist zum Teil sehr skurril. Also wir kommen auf diesen Tagen, kommen Leute wie dieser Hermann Hoppe, also aus dem marktliberalen, anarcho-kapitalistischen Spektrum ist zusammen, mit irgendwelchen Leuten wie Arne Schimmer, der so zur NPD gehört und da so Wirtschaftspolitik betreibt und ja, Arne Schimmer unter anderem mal für Kubitschek gearbeitet hat. Und solche Leute, die hängen da sehr miteinander. Das Interessante ist ja, dass diese Leute deswegen so einen relativ schweren Stand haben, beziehungsweise keine eigene sozusagen Organisation oder Fraktion, weil der Nationalsozialismus in gewisser Weise radikal anti-elitär vorgegangen ist. Also der hat viel stärker, gerade weil er nicht so ein Bündnis mit den alten Eliten eingegangen ist wie in Italien oder in Frankreich, der hat viel stärker mit dem Adel, dem Klerus und dem Militär, beziehungsweise diesem ganzen Statusdenken, was damit zusammenhängt, aufgeräumt, als das der Faschismus in Spanien oder in Italien gemacht hat. Und obwohl der Nationalsozialismus dann auch wieder so ein elitäres Denken hervorgebracht hat, gerade weil er diesen anti-elitären Flügel, SA, Röhm, und diese ganzen im eigentlichen Sinne Nationalrevolutionäre der ersten Stunde sozusagen ausgemerzt hat. Also obwohl die dann auch wieder so ein elitäres Denken etabliert haben, ist das doch irgendwie immer volksgemeinschaftlich geblieben und hat nicht eine bestimmte sozusagen Klasse oder sowas bedient, wie das in Spanien meinetwegen ganz stark der Fall war und zum Teil auch in Italien, wo der Faschismus sich viel stärker mit den alten Elite und mit so einem elitären Denken über dem Pöbel, über dem Volk, über den Massen und sowas verbunden hat. Und der nationalsozialistische Impuls ist fast schon der gegenteilige gewesen. Also wir kennen nur noch Deutsche und diese ganzen Adel, Klerus und sowas, das haben sie irgendwie entweder geduldet, ne, was die Kirche angeht, das Militär haben sie umstrukturiert, ne, und diese ganze Unterschiede zwischen Kopf- und Handarbeiter, Unternehmer und Arbeiter und so, da haben sie halt diese typisch nationalsozialistische Volksgemeinschaftsidee versucht draus zu machen. Und unter anderem deswegen ist es, sind die so ein bisschen heimatlos, diese Intellektuellen, und haben nicht so einen richtigen Ort, an dem sie sich sozusagen, wenn es ums Politische geht, verorten können. Logik. Ja, du vielleicht nochmal die Nachfrage und danach du. Vielleicht nicht so ganz mit dem Thema zu tun, aber es ist in Italien und Spanien doch deswegen möglich gewesen, weil da verglichen mit, sagen wir mal, Deutschland oder Großbritannien, das waren eben noch Entwicklungsländer, müsste man eigentlich sagen. Also die Industrie spielte gegenüber der Landwirtschaft und traditionellen Wirtschaftsformen eben noch nicht so die Rolle. In Spanien noch stärker als in Italien. Ja, aber für Großbritannien trifft das nicht zu. Nein, ich meine nur Großbritannien als entwickeltes Industrie. Ja, das stimmt. Wobei es in Deutschland noch erschwerend oder verschärfend hinzukommt, dass Deutschland nicht nur ökonomisch besonders fortgeschritten war im Vergleich zu Spanien und Italien, sondern in seiner ökonomischen Potenz ja irgendwie behindert. Ne? Unter anderem durch den Versailles-Vertrag und diese ganzen Zinsknechtschaft-Knebelverträge, wie Sie das genannt haben, und durch die Weltwirtschaftskrise. Also Deutschland war nicht nur ökonomisch und von der Produktivkraft irgendwie fortgeschritten, sondern das Vertragte war, dass sie der Meinung war, ihnen stünde eigentlich mehr zu. Sie könnten viel stärker, sie müssten eigentlich expandieren, sie würden nur von dem Knebelvertrag von Versailles und durch die Weltwirtschaftskrise beziehungsweise die Schuldigen an der Weltwirtschaftskrise an ihrer eigentlichen ökonomischen Potenz gehindert. Deine Nachfrage nochmal? Ja. Gegenübergestellt zwischen rechten oder nationalsozialistischen Antikapitalismus und den Linken. Und ja, es schien mir dann doch so, dass das eine sehr idealisierte und dem eigenen Wunsch entsprechende Darstellung der Linken oder des linken Antikapitalismus gewesen ist. Dann viele Elemente dessen, was du da als regressiv oder rechts antikapitalistisch dargestellt hast, kann man, glaube ich, auch heute und auch historisch im linken Kapitalismuskritik finden. Ja. Gerade was jetzt so Universalismuskritiken angeht, diese ganzen Kultur, Kitsch, Anti-Imperialismus und Finanzkapitalismuskritik in der Antiglobalisierungsbewegung, Weil ich glaube schon, dass es da eher ein Kontinuum ist und keine klare Kante, die man hat. Ja. Glaube ich auch. Würde ich sofort zustimmen. Also ich wollte auch auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass so eine Gegenüberstellung unproblematisch möglich ist. Also ich habe das jetzt nur an diesem Thema Anti-Globalisierung, Universalismus idealtypisch und vereinfacht zugespitzt. Aber ansonsten würde ich sagen, dass dieser ganze verkürzte Antikapitalismus in der ganzen Geschichte der Arbeiterbewegung, der sozialistischen Staaten und so überall virulent und massiv zu finden ist. Also ich würde auf keinen Fall behaupten wollen, dass man da so eine klare Trennlinie oder so ziehen kann. Ne? Das war jetzt tatsächlich, also da kommt ein schiefer Eindruck, weil der Vortrag halt nicht irgendwie über die Gemeinsamkeiten handelt, sondern ne, nur über den Antikapitalismus von rechts. Und na gut, bei der Antiglobalisierung kann man tatsächlich irgendwie sich relativ einfach aus der Affäre ziehen, weil es da, wenn man irgendwie eine gutwillige Lesart hernimmt, es tatsächlich möglich ist zu sagen, die Linken haben eine Globalisierungskritik, aber irgendwie vom Standpunkt eines Universalismus aus. Ne? Das Kapital darf weltweit flottieren, aber die Arbeitskräfte, die Migranten und so, denen werden Mauern gebaut. Und da lässt sich irgendwie so eine bei einer gutwilligen Lesart eine Gegenüberstellung vornehmen. Aber natürlich ist der ganze verkürzte Antikapitalismus eng verbunden mit der gesamten Geschichte der Linken, Bewegung, Politik oder wie auch immer von Anfang an. Ja, genau. Ich würde noch ein paar Worte zum Anti-Amerikanismus verlieren, weil da ist bisher gar nichts zu gesagt und gerade bei den autonomen Nationalisten und auch jetzt überschwachen CMED spielt das ja noch eine ganz große und entscheidende Rolle. Ich würde dazu ein paar Worte sagen. Ja, eigentlich, also im Grunde genommen ist es ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, unter anderem durch die Nachkriegskonstellation, wo sich die Linken immer mit der Adenauer-Regierung am Anfang und dann überhaupt mit der ganzen Westbindung sozusagen als ihr Verdienst ist, gegen die eigene Regierung gestellt haben, aber weil die eigene Regierung immer so eng verbunden war mit Amerika, dann immer so einen gewissen Anti-Amerikanismus gepflegt haben, ohne zu sehen, dass dieser Anti-Amerikanismus eigentlich auch von Anfang an in dieser nationalsozialistischen Ideologie relativ eng verwurzelt war. Von Anfang an hatte das was damit zu tun, dass die USA als irgendwie fortgeschrittenste Industrienation immer der Prototyp für den Kapitalismus war, im Guten wie im Schlechten, kann man fast sagen. Und bei den Nazis hatte diese verkürzte antikapitalistische Weltverschwörung immer wesentlich die Möglichkeit, diese Personifizierung nicht nur am Juden vorzunehmen, sondern eben auch an der USA, also insbesondere an der Ostküste, an Liberalismus der USA und an diesem ganzen Einfluss, den ihre fortgeschrittene Ökonomie irgendwie weltweit mitgebracht hat. Und deswegen ist dieser Anti-Amerikanismus der Nazis natürlich eigentlich eine alte Geschichte, aber sie ist jetzt erst wieder in den letzten Jahren so, zumindest was kann ich das selbstkritisch für mich sagen, jetzt erst wieder so richtig deutlich geworden, dass es irgendwie nicht nur immer die Tendenz gab, den Kapitalismus am Juden irgendwie zu personifizieren und dort auch stellvertretend zu exekutieren, sondern dass es auch immer die Tendenz gab, den Kapitalismus irgendwie mit den USA zu identifizieren und daraus so einen, was eben unter dem Schlagwort Anti-Amerikanismus läuft, zu machen. Also ich würde sagen, das hat eigentlich eine relativ lange Tradition, findet sich auch in der Propaganda der Nationalsozialisten wieder, ist aber irgendwie durch diese ganze spezielle innerlinke Geschichte, das trifft ja nicht nur für Deutschland zu, das ist in Italien zum Beispiel ist das ja noch viel stärker, die haben ja sogar also der Operaismus hat als erster angefangen, diesen Begriff multinationale Konzerne zu prägen und hat in Italien tatsächlich, wobei es für Italien und mit gewissen Einschränkungen sogar relativ richtig ist. Sie haben für Italien behauptet, dass im Grunde genommen die italienische Regierung machtlos ist, weil sie gekauft wird von den Amerikanern, sowohl auf der politischen Ebene, was diese ganze Gladio-Geschichte und sowas da angeht, also den Einfluss der Amerikaner auf die Geheimdienste, auf die Parallelstrukturen in den USA, auf die Etablierung der Mafia übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg. Da haben die italienischen Linken, insbesondere die Operaisten, damals Analysen angestellt und haben gesagt, dass das Land eigentlich eine Marionette der Amerikaner ist und dass die eigene Regierung, so blöd sie auch ist, im Grunde genommen nur die Politik der Amerikaner durchführt auf der politischen Ebene, indem die Amerikaner sich ihren Einfluss da in der Regierung bei der Mafia und bei den Parallelstrukturen gekauft hat und auf der ökonomischen Ebene, indem sie eben über diese multinationalen Konzerne und sowas ohnehin schon längst einen Großteil der italienischen Wirtschaft sozusagen aufgekauft haben. Also da ist der Anti-Amerikanismus noch viel ausgeprägter. Man hat zum Teil so eine gewisse empirische Berechtigung, weil die italienische Regierung in der Tat ja diese ganze Gladio-Parallelstruktur mit den Amerikanern zusammen gegründet hat. Aber auf jeden Fall ist meiner Meinung nach sowohl in der italienischen Linken als auch in der deutschen, als auch wahrscheinlich in anderen europäischen Ländern lange Zeit unbeachtet geblieben, dass es so eine Kontinuität auf Seiten der Rechten gibt, was so Anti-Amerikanismus und verkürzte Kapitalismuskritik angeht. Und zum Teil, also ich würde niemals sagen, dass Antonio Negri oder Hart in ihrem Empire-Buch irgendwie strukturell antisemitisch argumentieren oder dass sie an anderer Stelle irgendwie antisemitisch wären, weil sie, auch wenn sie sich immer ausdrücklich erklären, Empire heißt nicht USA oder so, aber dass sie so eine gewisse Struktur oder so eine Lesart anbieten. Aber ich würde ihnen immer vorwerfen, dass sie nicht das Problembewusstsein für diese Art der Argumentation und der Gegenüberstellung mitbringen. Also auch wenn ihnen durchaus bewusst ist, dass Empire nicht die USA sind und wenn sie im Gegenteil sogar immer betonen, Empire, das ist nicht gleichzusetzen mit den USA, fehlt mir zum Beispiel bei insbesondere dieser ganzen italienischen Diskussion, weil ich die jetzt hier gerade angeführt habe, da ist eigentlich überhaupt kein Problembewusstsein für diese Aufspaltung oder diese Identifizierung von Kapitalismus mit Amerika, Imperialismus, Finanzkapital und diesen ganzen Dingen. Hier vorne noch und dann da. Hattest du noch? Okay, dann bist du gleich dran. Das würde ich ein Stück weit bejahen, was du jetzt formuliert hast. Also die Dynamik dessen, was du jetzt kritisiert hast, das sehe ich natürlich auch. Aber du musst auch mal irgendwie akzeptieren, dass der Kapitalismus nicht nur das ist, was die drögen Wertkritiker unter automatischem Subjekt verstehen, sondern dass der Wert auch eine Fließrichtung hat und dass er in entscheidenden Stellen, und die sitzen überall auf der Welt, ein bisschen mit einem Bauch, man will hier in der USA, beim IWF und was weiß ich wo alles, hier die Strippe auch gezogen werden, die den Leuten irgendwie in der Peripherie die Schnur zuziehen. Die IWF-Reise in den 80er Jahren, die kommen ja von ungefähr. Kapitalismus muss immer sagen, das Schweinesystem der Autonomen, so oft ist auch kritisiert worden, ist der Begriff Schweine und auch Systemlogik, Kapitallogik, das greift ja alles ineinander. Also du kannst nicht einfach sagen, oder die Sache so dahinstelle, wie wenn Kapitallogik völlig unpersonalisiert wäre. Das hat ja auch die RAF mal wirklich immer kritisiert, zu sagen, es ist eine reine Entpersonalisierung. Und zum Schluss war irgendwie keiner schuld, sondern es ist alles nur Kapitallogik und automatisches Subjekt. So geht es halt einfach auch nicht. Sondern du hast immer irgendwelche imperialistischen Zentren, von denen aus Wert über Form, welche Machtgradiente irgendwie sich formulieren und den Leuten, die unten stehen in der sozialen Schichtung, den Hals zuschnüren. Ja, das musst du immer dialektisch irgendwie so auch betrachten. Ja, wobei ich jetzt gar nicht fand, dass ich diese These aufgestellt hätte, dass man sozusagen, also ich bin tatsächlich ein großer Feind jeder Versuchung, das irgendwie zu verorten oder so zu personalisieren. Ja. Aber ich habe jetzt auch gar nicht das Gegenextrem aufgemacht, zu sagen, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie ökonomische Macht oder so irgendwie zu verorten. Das gibt es ja durchaus. Ja, sag mir jetzt erstmal hier IWF und so, der Scheiß, das ist überall Deutschbank, Westerbank und so, das ist doch klar, dass da Strippe gezogen werden, dass da Politik mit Schulden erlassen und was weiß ich dazu. Da kannst du auch dann irgendwie sagen, wenn wir den Herrhausen mal hier weggefegt haben oder so, das ist schon verpflichtete Kapitalismuskritik, weil das ist ja eine Person, da lokalisiert man was, ja, ist ja irgendwie automatisch Subjekt und da müssen wir uns alle irgendwie mal an den Händen fassen und irgendwie gezielt nachdenken und umsagen und dann verdampft die ganze Sache. Ich will dem nur vorbeugen. weil ganz oft, wo man sage, in unseren Kreisen in letzter Zeit die totale Entpersonalisierung von Machtverhältnissen irgendwie in Mode ist. Trotz der Begeisterung, wäre es schön, wenn ihr euch ausreden lassen würdet. Dankeschön. Ja, dann knapp dran vorbei, aber. Ich muss mal so dringend auf die Toilette. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, wie spät ist das denn jetzt? So. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. 10? Okay, dann würde ich sagen, ihr beiden noch mit euren Statements und dann kommen wir zum Punkt da an der Theke und dann du da vorne. Ich hätte ja noch einen kleinen Ausblick. Und zwar, du hast vorhin gesagt, dass im Gegensatz zu den, wie auch immer, neoliberalen, marktradikal ausgerichteten Pro-Köln-Fraktionen etc., die FDP-Kameradschaft aus die Variante Anachronismus für dich darstellt, in weniger zeitgemäßen, wenn ich mir, nennen wir es in dem Sinne, nachholende Entwicklung in Osteuropa angucke, scheint mir das hochzeitgemäß. Da ist wenig von elitären und oder neoliberalen rechten Fraktionen zu sehen. Und ich habe auch eher den Eindruck, dass beispielsweise die FPÖ mehr einknickt, als ausagieren kann und floriert. Und vielleicht kannst du einfach was dazu sagen, wie das einschätzen, wie sich das die nächsten Jahre weiterentwickelt. Wollen wir sammeln? Dann wir sind ja nur zwei, oder? Ja, dann. Ich fiel mir gerade mal so eine Anmerkung an meine Vorvorredner ein. Also, Machtausübung hat es im realen Sozialismus auch gegeben. Also, der Schrauber bei VEB Sachsenring war letztlich genauso politisch und ökonomisch entmachtet wie ein Autoarbeiter bei Mercedes-Benz. Der Letztere wurde vielleicht nur besser bezahlt. Ja, aber das Ganze, Entschuldigung, könnt ihr eure Dialoge vielleicht nach später verlagern, damit wir langsam mit der Veranstaltung zum Ende kommen können? Ja, Ausblick, weil ich natürlich auch, kann ich auch nur spekulieren, aber also es stimmt tatsächlich, hatte in dem Vortrag gesagt, dass das, was die NPD vertritt, die freien Kameradschaften und die autonomen Nationalisten, also diese klassische Autarkie-Idee, Volksgemeinschaftsprogramm, dass das eigentlich unzeitgemäß ist. Und die ganzen Referenzen, die sie so weltweit tätigen, also Nordkorea oder der Iran, also diejenigen, die irgendwie versuchen, einen absolut eigenständigen Weg zu gehen, beziehungsweise aufgezwungen bekommen, oder die sich offensiv gegen die USA stellen, das scheinen ja auch meiner Meinung nach tatsächlich irgendwie so, man kann ja nicht mal sagen, nachholende Modernisierer zu sein, sondern irgendwie tatsächlich Staaten oder Modelle, die irgendwie rausgefallen sind und die irgendwie so einen Sonderstatus innehaben. Also diese rechtspopulistische Variante, zu der ja nicht nur irgendwie FPÖ, Schill-Partei, Republikaner in Deutschland gehören, sondern auch sowas, was Berlusconi meinetwegen macht oder die Lega Nord, also so separatistische Modelle oder so eine Telekrazia, also so eine Art Mediendiktatur, wie sie Berlusconi aufstellt. Also solche populistischen Sachen, die vielleicht unter Umständen auch nur eine sehr kurze Halbwertszeit haben, aber die es immerhin schaffen, geschichts- oder regierungsfähig zu werden. Die sind irgendwie anscheinend viel aktueller, viel drängender und konnten sich in Deutschland aber nie so richtig durchsetzen. Und ich glaube, dass das auch weiterhin gilt. Also ich glaube, dass diese krasse nationalsozialistische Idee, wie sie in Deutschland die NPD und die Kameradschaften vertritt, erfolgreich ist insofern, als sie sowas wie ein Exportschlager geworden ist. Also diese alte faschistische Ideologie in Italien und Spanien haben wir immer als Beispiel genannt, die ist dort tatsächlich durch diesen modernen nationalrevolutionären Volksgemeinschaftsgedanken abgelöst worden. da ist das sozusagen relativ aktuell und das funktioniert auch zum Teil in Osteuropa. Das funktioniert vor allem irgendwie bei Jugendlichen oder zur Politisierung von Jugendlichen. Ne, das hat zum Teil auch so ein bisschen so Massencharakter, aber das, was dann tatsächlich irgendwie politikfähig wird, ne, was sich irgendwie institutionalisieren kann, was irgendwie Partei wird, was gewählt wird, das sind dann doch immer die nicht nur gemäßigten, sondern von ihrer Ausrichtung tendenziell anders gelagerten rechtspopulistischen Parteien. Selbst wenn sie nur eine kurze Halbwertszeit haben und irgendwie nur, oder so wie FPÖ oder in Italien Berlusconi mit einem Riesenerfolg einziehen, dann irgendwie auf einmal wieder weg sind, dann auf einmal wieder auftauchen. Ne? In Frankreich mit Front National ist es ja so ein bisschen so ähnlich. Das scheint eher das zu sein, womit man sich wird beschäftigen müssen, obwohl es nicht so einfach und so spektakulär ist wie mit den klassischen nationalsozialistischen Parteien. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum in Deutschland so eine eigentümliche Konstellation entstanden ist, dass diese nationalsozialistischen Parteien nicht tot zu kriegen sind, aber immer relativ klein bleiben, weil die relativ leicht ausgrenzbar sind. Alle demokratischen Parteien machen einen klaren können eine klare Trennungslinie dazu ziehen. Und den Rechtspopulismus, den können die etablierten Parteien irgendwie immer kanalisieren. Den haben sie irgendwie immer aufgefangen. In anderen Ländern ist diese Konfrontation sehr viel schwieriger, weil sie sich so nicht stellt. Es gibt da nicht diese ganz klare nationalsozialistische Partei und andererseits sozusagen den Rechtspopulismus, den man kanalisieren kann, sondern da ist die Gemengelage so, dass es eine rechtspopulistische Partei immer irgendwie geschafft hat, sozusagen im etablierten Parteienspektrum aufgenommen zu werden. Und diese klare Abgrenzung ist nicht möglich gewesen für die etablierten Parteien. Es ist aber auch nicht möglich gewesen, sie so vollständig zu kanalisieren, wie das hier noch jedes Mal gelungen ist. Ja, dann vielen Dank nochmal an Bender für seinen Vortrag und die Diskussion. Ja, durchaus. ja, und ich werde jetzt noch ein paar organisatorische Hinweise geben. Also wie ihr jetzt mitgekriegt habt, findet vom 19. bis 21. September der